Jonathan oder Jonathan, je nachdem, Littell, französischer Schriftsteller amerikanischer Herkunft. Sein großes Epos Die Wohlgesinnten aus dem vergangenen Jahr, die fiktiven Lebenserinnerungen des SS-Obersturmführers Maximilian Aue, hat für großen Wirbel gesorgt und wurde sehr kontrovers diskutiert. Jetzt ist ein vergleichsweise winziges Bändchen erschienen, nämlich 80 Seiten schmal, und das trägt den Titel Ein Sonntag im Sommer. Unser Kritiker im Studio ist Peter Orban Halle. Guten Tag. Schönen guten Morgen. Nach einem Werk wie Die Wohlgesinnten steht sicher auch ein Mann wie Littell unter dem Druck des Nachfolgewerkes. Fans wie Kritiker waren gespannt, was kommen würde, und jetzt überrascht er wohl wirklich, denn Ein Sonntag im Sommer ist zum einen schon vor Jahren entstanden, zum anderen hört sich der Titel nach einem leichten französischen Liebesfilm an, aber da liege ich, glaube ich, daneben, oder? Es geht tatsächlich um die Liebe, aber so leicht und flockig wie in einem Liebesfilm geht es, weiß Gott, nicht zu. Der Titel zumindest stammt ja auch nicht aus der Mythologie, wie noch bei seinem Riesenepos Die Wohlgesinnten, was ja eine Übersetzung ist der Eumeniden, wie die Rachegöttinnen dann später euphemistisch genannt wurden. Es ist auch viel dünner, wie Sie sagten, sind vier Geschichten, die vorher entstanden sind. Und nur eine ist ein bisschen schwach, die anderen sind sehr gelungen, raffiniert, komponiert und stilistisch sehr klar. Im Französischen heißt das Werk Etude, also Übungsstücke. Was übt er denn? Ja, er übt tatsächlich dramaturgisch die langsame und stetige Steigerung, die Zunahme der Spannung durch überraschende und rätselhafte Andeutungen. Aber wichtiger noch ist, dass er thematisch etwas übt, was dann später tatsächlich sein Opus Magnum tragen sollte und es auch zum Skandal gemacht hat, nämlich das Nebeneinander von Lust und Leid und von Unterhaltung und Tod. Dann den Wahn, der von einem Besitz ergreifen kann, aber auch die Unentschlossenheit des Intellektuellen im Angesicht von Herausforderungen. Sei es die Liebe, sei es ein Mord oder die Morde. In welchem Rahmen bewegen sich die Geschichten? Was erzählt er? Ja, wir sollten natürlich auch sehen, dass diese Sache, die ihm vorgeworfen wurde bei den Wohlgesinnten, in diesen Geschichten vorgeübt wird. Die wirkliche Gefahr sind die gewöhnlichen Menschen. Wer das nicht glaubt, der wird sich nur ärgern, hat er selbst gesagt in seinem großen Werk. Und es haben sich viele geärgert. Die Frage ist, ob diese Frage nicht ein Reflex ist und ob man nicht die eigene Gefährdung des Mitläufertums damit ignoriert. Littell arbeitet in diesen Geschichten auch schon mit Schocks, damit steht er in der Tradition der künstlerischen Moderne. Eine Aussage wie, die Menschen, die töten, sind die gleichen wie die, die getötet werden. Das ist ein Schock, zumindest im Zusammenhang mit der Judenvernichtung natürlich. Hier in diesen Erzählungen geht es nicht um planmäßige Vernichtung. Es geht aber auch um Mord und Totschlag, unterschwellig ethnische Säuberung. Wir wissen nicht genau, ob wir uns im Kosovo oder in Tschetschenien bewegen. Denn Littell hat ja selbst bei solchen Hilfaktionen mitgemacht. Und er selbst zeigt sich selbst als Protagonisten in diesem problemlosen Nebeneinander von Tod und Unterhaltung. Da fallen Bomben vom Himmel und unten wird eine Gartenparty mit Cocktails gefeiert. Und dann kommt der Satz, wir haben herzlich gelacht. Wie geht er damit um, mit diesem Thema Tod? Also vergnügt er sich etwa oder leidet er doch daran? Es gibt auch etwas, an dem er leidet, das ihm das Herz zermartert. Aber wir wissen auch nicht so richtig, ist es das Mitleiden mit den Opfern oder ist es der Liebesschmerz? Vor allem lesen wir ja auch, lässt meinen Körper vor Glück sich winden. Er arbeitet also mit Andeutungen, er arbeitet mit Auslassungen. Ein Kritiker hat diese Zustände mit Proust verglichen, mit den Anfälligkeiten des Herzens. Das sind so plötzliche Erinnerungen, die uns aus dem üblichen Trott reißen. Und das passiert hier auch bei Littell schockartig. Am besten ist dieses Leiden gezeigt in seiner Erzählung Warten, worin der Ich-Erzähler sich in einen Wahn hineinsteigert. Er wartet auf seine Papiere, man weiß nicht so recht, warum sie ausbleiben. Es ist also auch eine Kritik an der Absurdität der Bürokratie. Er leidet an Schlaflosigkeit. Um seine innere Leere auszufüllen, sucht er eine Erfüllung mit einem jungen Schwarzen. Also diese analsexuellen Szenerien, da greift er zurück auf Jean Genet ganz sicherlich, und es ist aber auch schon ein Vorgriff auf die Wohlgesinnten. Ist das dann auch schon alles zum Thema Liebe? Nein, die Liebe spielt natürlich, wie gesagt, es spielt eine Rolle, aber die Liebe kann nur erfüllt werden, oder die Vereinigung gibt es tatsächlich nur mit diesem jungen Mann. Die Liebe zu den Frauen wird nie vollzogen, obwohl sie wichtiger ist in diesen Erzählungen auch. Sie wird nie vollzogen. Entweder sind die Frauen fern und ihr Körper ist unerreichbar. Das hat was Antikes, die Jagd oder eine Irrfahrt. Oder aber sie sind nah und trotzdem unnahbar. Und diese Unnahbarkeit hängt aber dann wiederum mit der Unentschlossenheit des Helden zusammen. Man will nichts verpassen durch Zögerlichkeiten. Man will sich aber auch nichts kaputt machen, dadurch, dass man unüberlegt handelt. Diese vier Etüden, wenn Sie vergleichen, wie bewerten Sie sie? Ich finde sie sehr gut. Ich glaube, man könnte einen neuen Blick bekommen, vielleicht sogar auf die Wohlgesinnten, denn sie sind sehr klug und packend und es sind gleichzeitig ernstzunehmende, selbstständige Texte. Vielen Dank. Das war Peter Oman Halle und zwar über das Buch Ein Sonntag im Sommer von Jonathan Littell, Erzählungen aus dem Französischen von Heiner Kober. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz, 80 Seiten wie gesagt, 14,80 Euro kostet es und diese Kritik können Sie nachlesen und nachhören unter www.dradio.de. Deutschland.